Nachrichtenkommentar von Australien. Hier sind sie wieder, die Schnäppchenangebote. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Neues Jahr 2014, Wolfi, guten Tag. Glückliches 2014, liebe Hörerinnen und Hörer. Der alte Scheiß geht weiter. Wirklich? Oder gibt's neue Scheiße? Es ist eigentlich weniger zu sehen. Es ist alles mehr hinter den Vorhängen passiert im Moment. Ja, hinter den Kulissen wird gearbeitet. Also da sind jetzt die OBS, die Operational Border Security Sachen, die alle geheim verschleiern mehr, als was sie eigentlich erleuchten sollten. Ne? Aber ja, das aber kriegen wir nicht mehr mit. Die Presse ist ausgeschaltet, ist blacked out. Ne? Das ganze Government, der Tony Abbott, ist total verschwunden. Den sieht man überhaupt nicht mehr auf der Scheibe. Und die Stellvertretenden kommen mal hier und da und sagen, wir sagen nichts. Ja. Wir sagen einfach nichts mehr. Das ist alles Operational Border Security jetzt, ne? Militär. Ne? Ja, ist alles. Und das ist auch schon ein ganz schöner, das ist schon ganz schön waghalsig, 150.000 Square Miles Ozean zu überwachen zu wollen. Ne? Da braucht man schon irgendwie massiven Inferiority oder Minderwertigkeitskomplex, um das sagen zu können. Ne? Naja, weißt du, ich... Das kann man also direkt von der psychiatrischen Couch abholen, diese Statements. Ne? Ja, ich meine, ich denke, dass den Medien dann der Stoff ausgeht. Die haben ja nichts mehr zu drucken jetzt. Ja, die haben jetzt Sport und Feuer natürlich wieder. Das ist gut. Jetzt ist es auf einmal so heiß, ne, in diesem Land. Ja. Auf einmal ist es so heiß. Ja, aber ich dachte, der Melbourne Cup wurde immer bei 40 Grad gespielt. Ja, aber es ist jetzt überall. Es ist jetzt nicht nur in Melbourne. Ne? Aber hier ist es doch ganz angenehm. Also 98% des Kontinents sind zu heiß. Ne? Wir haben leichte Bewölkung und wir sind ja spüren nichts von Climate Change. Wir haben ja ein extra Ticket hier. Ne? Ja? Hier in der Nimbin-Ostküste. Ne? Wer stellt das aus? Weil man, wenn man sich also den Kontinent mal geografisch anguckt, ne, von der Topografie, da muss man doch einsehen, dass man in der Nähe der Berge mehr Regen kriegen kann. Ne? Ja, das stimmt. Ja, deswegen sind ja auch die ganzen Leute hierher gezogen. So, das ist also das Immigrationsproblem, wird also, das ist das Einzige, was im Moment überhaupt Current Affairs macht. Ist das Cold Turkey? Und die anderen Sachen ist alles nur bla bla. Geldentscheidungen sind überhaupt noch nicht getroffen, weil sie nicht wissen, wie viel sie kriegen und noch haben. Und auch die ganzen Gesetzgebungen sind ja noch am Laufen, die von der alten Regierung, die sind ja noch nicht ausgelaufen. Und bevor dem Juli 2014 dieses Jahres der Senat noch alles blockieren können. Ja, ne? Also in diesem Falle kann man dem schon recht geben, sagen, bleibt man zu Hause, braucht ja nicht oder Fernsehkammer zu sagen, dass wir jetzt 6 Monate nichts machen können. Ne? Wie geht's denn dann weiter? Wie sehen denn dann die Mehrheitsverhältnisse aus? Dann hat der Senat eine Chance, die Rechtsregierung zu unterstützen. Ne? Wenn wollen mehr, sie unterstützen? Ja, da wird man noch nicht so genau wissen, wie der Palmer, diese Minderheiten da im Senat, wie die reagieren. Ne? Ob die also mitspielen mit der Rechts... Also die werden die natürlich verlieren sie eher mit den Rechten... Na, die Grünen sind total im Arsch. Ne? Die sind überall im Arsch. Ne? In Deutschland, hier, überall. Ne? Ja, die kochen alle das jetzt... Das ist vorbei, ne? Diese moralistische spießbürgergesellschaftliche politische Vereinigung, die sich also Grüne nennt. Ne? Das ist also total in also der Hose. Also machen wir Vollkommerz. Weil die haben versäumt, sich mal richtig auszubilden, ne? Politisch und ökonomisch und die wirklichen Machtverhältnisse zu studieren und ehrlich mal zuzugeben, wie die Verhältnisse wirklich sind. Ja, aber die Machtverhältnisse sind ja Ego-Trip. Wenn ich den Typen da in Deutschland sehe, der immer mit dem Schal auftritt im Bundestag, der Ex-Grüne, der da auch den Snowden und interviewt hat. Ne? Ja, der. Wie heißt er noch gleich? Der. Da kann man ja noch vergessen. Ne? Das ist ja noch nicht mal, das ist noch nicht mal drittes Weltlandstandard. Ne? Das ich ist dachte, also der schlimmer. Der ist von der FDP gewesen. Na, die wollen ja alle mit einer unheimlichen, wie sagt man, mit einer Hetze, mit einem Druck, mit einem Urge, mit einem Druck da, also in die Armut reinrennen, ne? Ja, mit ihren ja, idealisierten Vorstellungen. Und da kann ich also schon seit Jahren nicht mit übereinstimmen. Aber wie findet denn der Reichtum statt? Hier das grüne Papier, Headline, das Jahr des Horst, des Pferdes ist ja angefangen. Jetzt kann man doch mal sagen, in Stadt von Nimbin Gutheim, Nimbin Gaga Times. Das ist also auch so eine grüne Pamphlet-Produktion, die da subventioniert wird, ja, mit totalem Scheiß drin steht. Ne? Der also absolut fantasiert. Ne? Das sind Leute, die fantasieren über die Ökonomie und die wirtschaftlichen Zustände. Nimbin Good Times oder wie? Gaga Times. Ja. Nimbin Gaga Times. Das ist der neue Titel. Kann man vergessen. Außerordentlich naiv. Die werden mich also nicht eine Minute aufhalten mit ihrem Unsinn da. Ne? Ja. Hier, die lokalen Grünen haben schon mehr drauf als diese ganzen parteipolitischen und medienpolitischen Pamphlet- und Propagandamühlen, die sie ja über Jahre aufgebaut haben. Dann ist ja schon mal eins gut, dass die Millen, die Christine Millen weg ist. Die war also das Schlimmste, was die Grünen überhaupt als Vorsitzenden wählen konnten. So also eine meckernde, moralistische Tante mit dem Finger zu hängen und immer so, genau, immer irgendjemand anders zu verschulden, ne? Immer an Schuld zu schieben. Das ist immer, wie sagt man, ein Cop-out, ein einfacher Wegrennen vom Problem. Ne? Ja. So, das ist mein Eindruck von den ersten Wochen. Darüber hinaus kann man sagen, dass ja jetzt also doch der Blatter und die FIFA sich doch da Gedanken machen, aber noch nicht entscheiden wollen, bevor Brasilien Weltmeisterschaft doch in Quartal 2018 vielleicht doch mal in den Winter zu ziehen. Ne? Ja. Mit dem Spiel, mit der Übertragung, mit den ganzen Wettbewerben. Ne? Weil doch da die Temperaturen zu hoch sein könnten. Da hätten die sich doch mal hier ausgucken im Moment. Ne? Aber man könnte doch ein klimatisiertes Stadion bauen. Was sagst du denn zu 47 Grad in Victoria und 46 Grad in Adelaide für Wochen jetzt? Ne? Das ist toll. Ich find, da können sie noch mal testen, ob da Fußball spielen. Die spielen ja noch Fußball hier. Hast du mal gestern gesehen wieder? Das ist ein absolutes Amateurspiel wieder hier, die A-League. Da ist schon ein Witz dran, dass man also diese Tennisspieler und die Fußballspieler und die Cricketspieler, die hören nicht auf, die bleiben am Ball, die bleiben im Geschäft. Ne? Und da fallen die Ballboys, ne? die Tennisballkinder, die fallen runter wie die Fliegen, wie die Toten fliegen. Und das geht einfach weiter. Das Geld regiert, der Sponsor will so. Ne? Ja, genau. Und wenn es dir dazu heiß ist, dann geh doch mal ins Shopping-Center, wo ein Airconditioner das mal so von 40 auf 38 Grad runterdrücken kann. Genau, ne? Ist toll. Das ist also dann schon eine Erholung. Ja. Man muss den Stuhl neben die Tiefkühltruhe stellen. Jetzt ist mir noch eines anderes aufgefallen, so schleichend im Hintergrund, was man ja nicht hört in dieser Sommerpause, im Sommerloch hier in Australien, das sind diese neuen Energie-Policies, ne? Diese also... Auf einmal werden die Solar Panels wieder teurer hier. Ne? Und alles mit Renewable, Off-the-Grid-Technology wird also unerschwinglich teuer im Moment. Ne? Ja. Habe ich dir doch letztes Jahr schon vorhergesagt, dass das also hochgeht. Die Preise gehen hoch, weil der Umsatz hier fällt, ne? Weil die Profitabilität nicht mehr da ist für diese Sachen hier in Australien überhaupt zu importieren. Der Markt ist zu klein. Der Markt ist zu klein, wir können es nicht importieren, unless man ist größer. Ne? Ja. So. Aber du hast das ja noch billiger gekriegt, dein Pendel. Ich habe es noch zugeschnappt und der Axel hat mir auch geholfen, das letzte Solarpanel aufs Dach zu bringen. Jetzt habe ich wieder Energie für eine Weile, ne? Und kann auch den Computer benutzen. Jetzt brauchst du wieder Batterie. Ja, eine neue Batterie ist fällig so in den nächsten 2-3 Monaten. Das ist nur, weil die alte Batterie auch alt ist. Ne? Ich will das ganze System ja upgraden, um also von Factory neuen Produkten anzufangen und mal zu gucken, wie lange dieses Zeug hält. Ne? 10 Jahre, sagen Sie. Na, das ist alles Propaganda. Ne? Als Ingenieur glaubt man das. Was auf dem Papier steht, glaubt man nicht als Ingenieur. Ne? Da muss man immer messen und selber mal Warum die Daten erfassen. Warum steht das denn auf dem Papier? Um es zu verkaufen. Weil die anderen ja auch was aufs Papier schreiben. Ja. Genau wie die Merkel jetzt mit ihrem Unfall. Die hat sich also jetzt einen Hüftknochen-Halbbruch oder sowas eingefangen, ne, mit dem Skilaufen und wollte doch den Michael Schumacher besuchen. Ne. Hat sie selber einen Unfall gehabt. Ja, ja. Der Michael Schumacher, der fällt mir ja auch irgendwie ein im Zusammenhang mit dem Ariel Sharon. Ne. Die sind beide im Koma. Ja. Und der Ariel Sharon ist jetzt tot. Ne. Also der Ariel Sharon war ja eigentlich schon verschwunden, 7 Jahre war der ja schon halb tot. Und das ist ja nur sein limbic brain, wie sagt man, das limbische Gehirn war ja nur am Leben erhalten. Und das kann ja auch, könnte ja also auch mit Mutti passieren und Schumacher. Ne? Ja. Schumacher ist Warum schon macht drin. Man das denn? Weil irgendwie da ist so eine Verwirrung in der moralischen Vorstellung, dass man Leben erhalten muss. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man es nicht definieren. Was ist denn das wert, das Leben auf dem Koma? Ja, ne? Die Ikone ist was wert. Ja, aber die Health, wie sagt man, die Health-Industrie, die Industrie des Heilens und des im Koma-Haltens will ja verdienen. Ja, ja. Da kann man nicht einfach schnell abschalten. Das ist richtig, ne? Ja. Den muss man weiter pumpen. Ja, da muss man erstmal am Leben halten. Damit mal die Zinsen reinkommen. Ne? Ja. Mal die Profitabilität des der Koma-Industrie irgendwie hier verwirklicht werden kann. Und der Bankmanager, der reibt sich auch schon die Hände. Mhm. Hast du jetzt mitgekriegt, die haben also jetzt doch irgendwie Probleme da mit den Banken, ne, in Amerika? Ja, was für Probleme haben sie denn? Ja, da ist jetzt Goldman Sachs und JP, die haben unheimliche Verluste reingefahren. Ne? Ja? Ja. Oder ist das nur, um so ein Alibi zu haben? Nee, das haben die, also zumindest haben sie es auf dem Stockmarket veröffentlicht. Und das ist ja eine legale Instanz, da können sie nicht lügen, ne, mit den Zahlen. Und die Dividenden sind also minimal, ne? Von meisten Banken, nicht nur eine, sondern, wie sagt man, across the sector, also über den ganzen Bankensektor verstreut. Das ist auch in Europa der Fall, in Japan, überall ist das Bankengeschäft im Moment im, sagen wir mal, hinkt hinterher. Aber sind das nicht einfach getürkte Zahlen? Nee, es ist ungewöhnlich, dass es hinterher hinkt in so einer Rezession, wie wir ja weltweit Normal erfahren. Normal rennt es ja voraus. Genau, das ist also im Moment, macht das also irgendwie, kratzt ich meinen Kopf und muss man mal den Experten konsultieren später hier, unseren lokalen Analysten hier. Ne? Was da? Warum denn die Banken jetzt hinterherhinken? Weil wenn die eigentliche Wirtschaft müsste ja dann auch schlecht sein. Ne? Nee. Aber ist nicht. Also ich denke, bei den Banken ist alles getürkt. Das ist möglich oder auch sehr wahrscheinlich, aber nehmen wir mal an, es ist getürkt. Dann was soll denn diese Vermeldung der Verluste bewirken? Was ist denn die Intent? Wie ist das? Mitleid. Die Absicht. Was ist denn die Propagandaabsicht die da drin? Propagandaabsicht ist denn... Nein, Mittler verdient nichts. Du musst irgendwie ein profitables Motiv finden. Ne? Ein profitables Motiv ist, Taxpayers Money abzuzocken. Das ist gemacht worden. Da sind jetzt mehr. Wir haben ausgerechnet, da schwimmen jetzt 17 Trillionen Stimulus Money, ne? 17 Trillionen schwimmen rum im Weltmarkt, im Finanzweltmarkt. Ne? Und die Banken haben da nicht viel mit zu tun. Ne? Die kann man doch abschöpfen. Die Banken haben nicht beteiligen können. Ne? Die sind gestoppt worden, am Aufschwung teilzunehmen, weil sie also immer irgendwie überwacht wurden und mit ihren Bonds-Issues also den Staat unterstützen mussten, anstatt sich selbst. Ne? Das ist also meine Vermutung, dass die jetzt irgendwie mal Luft holen wollen und jetzt mal wieder ins private Geschäft rüber wechseln wollen. Weil sie seit 4-5 Jahren sind sie also im Staatsgeschäft. Ne? Finanzieren sie die Gesellschaften, die Staaten. Ja. Aber nicht sich selbst. Nee. Aber das kommt jetzt. Das ist jetzt die nächste Welle. Ne? Ja. Und der Aufschwung ist auch noch nicht so da. Ne? Der bleibt auch noch aus. Trotz allem Getöse auf den Medien. Ne? Die amerikanische Wirtschaft ist also doch schwächer als die Experten und Analysten angenommen hatten. Ne? Das bedeutet dann auch wieder so, wenn das Tapering einsetzt, ne, die Rücknahme der Stimulus-Spendierung, der Ausgaben des Staates. Kann man die rückgehen, zurücknehmen? Die gehen rückwärts. Ne? Wenn die jetzt langsam mehr rückwärts gehen, dann wird das also nochmal so einen Dip geben. Ne? So einen in die Rezession. Ja. Das ist also zu erwarten, normalerweise. Rezession ist aber ja gewollt. Wir sind nicht in normalen Zeiten. Ne? Das ist der Unterschied. Wir sind nicht mehr in normalen Zeiten. Da ist so ein Verdacht weltweit, dass man also eigentlich Kapitalismus abschreiben kann. Ne? Dass das nicht mehr funktioniert. Meinst du? Ne? Weil entweder machen die Profite und die Profite fliegen nach Canary Islands und nach Cayman Islands und verschwinden. Ja. Sind also sozial nicht nutzbar. Oder die machen keine Profite und stagnieren wie die Japaner seit 30 Jahren. Ne? Das ist also im Moment so das Bild des Finanzkapitalismus, dass die irgendwie stecken geblieben sind. In ihrer eigenen Mühle stecken. Vielleicht ist ein neues Wundermittel da. Sag mal, was hältst du denn von den ganzen Sachen da in Amerika jetzt mit der Legalisierung von Marihuana. Das ist ja ein Riesenboom, der da jetzt einsetzt. Ja. Was steckt denn da dahinter? Ich habe da nicht viel von teil. Also ich lebe nimmend, da nimmt man nicht so viel teil. Also ich nehme nicht so viel Interesse an Marihuana, weil ich ja in Nimbin lebe. Da brauche ich mir keinen Gedanken um Marihuana. Ja, aber ich habe es gesehen, in Colorado speziell. Ne? Ja. Speziell Colorado hat doch irgendwie Wellen gemacht, zumindest auf den internationalen News-Shows. Hier in Australien reden die ja genauso hypokritisch oder falsch wie in Deutschland die Merkel, ne, mit ihrer Einstellung zum Pott. Machen wir mal eine Pause, ja? Mhm. Eine Pottpause. Pott für Merkel. Pott für Merkel. Natürlich ist immer die Frage, ist ein weitgehendes Verbot immer eine Ursache auch von Schwarzmarkt? Das ist ein Argument. Auf der anderen Seite, durch eine Legalisierung würde man die Schwelle noch weiter heruntersetzen. Und wir halten doch die Nebenwirkungen von Cannabis für so gefährlich, dass man das nicht tun sollte. Und abholz. Ja. Also, jetzt wissen wir, was die Merkel sagt, aber was sagst du denn? Ich sage... Pott für Pott, Topf für Topf. Topf für Topf, also kleine Schritte mit anderen Worten. Kleine Schritte in der Erweiterung der psychedelischen Möglichkeiten. Mhm. Ja, da sind die schlagenden Argumente dagegen sind. In Deutschland, wie Merkel gerade gesagt hat, es ist gefährlich. Ne? Ja, Propaganda. Natürlich. Es ist gefährlich, ja, ohne Frage. Es ist gefährlich, die Steuern zu vermeiden, wenn man kein anderes Einkommen im Staat mehr machen kann. Ne? Ja, ja. Da sind ja auch noch so Probleme mit dem Älterwerden. Ne? Deutschland wird also so krüxig alt, so knochenalt, dass die jetzt die Rumänier akzeptieren müssen und die Spanier und alle die Zuwanderer. Aber die Bayern wollen die ja nicht haben. Der Seehofer Da musst du mir mal was erklären. Was ist denn da los mit Bayern und dem Horst, dem Vollhorst? Ja, der möchte gerne Vizekanzler werden. Ah, und deswegen würde er sich positionieren als ein Rechtsradikaler? Genau. Da macht Populismus, man Stimmen mit. Ne? Ja. Mit Populismus und Negativität. Ne? So wie Strauß früher. Ein Weißwurst ist ein Weißwurst, ein Bier ist ein Bier. Daheim, da ist er daheim. Ne? Ja. Aber die haben in Bayern doch irgendwie auch Leute, die eigentlich da durchsehen, ne? Die also irgendwie das erkennen, dass das also Propaganda ist, Wahlkampfpropaganda möglicherweise. Bayern erkennen Menschen was? Ja, da sind schon ein paar Intellektuelle auch auf dem Weg. Warte mal. Wo kommen die denn her? Die, haben die sind in München, in den Städten, da leben haben sie da die schon. Importiert? Ja, sind schon genug Kritiker und auch außerhalb von Bayerns, die also jetzt irgendwie darauf hinweisen, dass ja die sich damit selbst ins Bein schneiden mit ihrer aus Einwanderungspolitik. Aber Bayern ist doch ein Freistaat. Ich sehe, die können doch eigene Politik machen. Nee, die sind, wie sagt man, die sind schon Grenzen schließen. Gebunden an einer deutschen Verfassung. Da kommen die nicht drum rum. Ne? Oh, ein bisschen Verfassung brechen ist doch nicht schlimm heutzutage. Ja, du nimmst das so leicht hin. Wenn du da in Bayern leben müsstest, ne, da wärst du schon ganz anderer Meinung. Ne? Ja, dann würde ich Bier trinken. Das ist so irgendwie so der Nazi-Staat. Ne? Ja, genau, Heil Hitler. Hm. Weiß ja Nürnberg. Weil da gefällt mir schon Berlin besser, wo die also seit 30 Jahren versuchen, Flughafen zu bauen und es nicht hinkriegen. Das bewundere ich. Das finde ich eine grandiose Leistung. Das bewundere ich. Ja. Und jetzt soll es ja sogar nächstes Jahr vielleicht einen Probebetrieb geben mit 10 Starts und Landungen pro Tag. Ich meine, für was? Das kannst du auf jedem Acker machen. Ja, das freut der Freund, ist die Satiristen und Kabarettisten schon drauf. Auf die Eröffnung, ne? Ja. Sollen wir dann auch mal nach Berlin fliegen? Ja, wir hatten ja auch mal so eine Fantasie unter Rad, hier so eine Schnellbahn zu machen, die dann an 33 kleinen Dörfern anhält. Ne? Und zwischen den 10, 12 Kilometer Strecken, zwischen den Orten und Dörfern, kann man dann Geschwindigkeiten von 300 Kilometer pro Stunde erreichen. Ja, das reicht gerade dann wieder zum runterschalten. Beschleunigen. Beschleunigen und bremsen. Ne? Das ist also, das denke ich mir auch mit dem Flughafen. Die halten jede zweite Haltestelle nur. Hm. Aber das ist doch alles aus dem Fenster geflogen mit der finanziellen Bedrohung aller Nationen im Moment. Ne? Das ist doch, also Geld ausgeben. Warum ist doch, sollte man überhaupt eine Eisenbahn bauen? Und auch die vorwiegende Mehrheit der Länder, die Einfluss in der ersten Welt haben, wie England und Deutschland natürlich und Amerika, die sind ja auch alle auf Austerity gerichtet, ideologisch. Ne? Die wollen also Kürzungen machen, um sich gesund zu abzuschulden. Ne? Ja. Aber das funktioniert nicht. Mhm. Das rechnet sich nicht. Ja, das stimmt. Austerity wird also die Situation nur verschärfen. Da müssen Sie 6 Monate zusehen, wie immer mehr Arbeitsplätze zerstört werden. Ja. Und dann, das hat also doch nicht funktioniert. Ne? Aber was macht's? Ideen. Was macht's? Boah, Schulden abschneiden, das ist doch der alte Haarschnitt, ist die einzige Lösung. Das weißt du doch. Ja, ja. Unter dem System, wie es ist. Mhm. Ne? Da kann man nur Haarschnitt machen und neu anfangen. Ja, aber du hast ja vorher in Aussicht gestellt, dass vielleicht der Kapitalismus doch zu Ende geht. Nee, das ist mir so die ideologische Unsicherheit. Dass Leute zweifeln am Kapitalismus jetzt, ne? Dass sie anfangen zu zweifeln, ob das eine repräsentative Art und Weise, Geschäfte und Business zu machen in der Welt, ob das noch angebracht ist. Aber die Leute machen doch überhaupt gar keine Politik. Ne, weil die sich auch der Frage nicht stellen oder die Frage wird nicht gestellt, was denn den Kapitalismus antreibt. Ne? Das ist also irgendwie im Dunkeln, im Nebel. Ne? Mhm. Und deswegen werden die also so viel rumdenken können, wie sie wollen, solange sie sich nicht mal an die Ursachen da wirklich also reinarbeiten, in die Ursachen, die also diese Verknappung von Geld produziert, ne? In der Methode, wie man's also wie man Geld erzeugt für eine Wirtschaft. Die Methode, die wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Und also das ist der eigentliche, das ist die eigentliche Ursache. Ne? Du meinst, wir brauchen Ökonomen, die die Frage stellen, Ursache und Wirkung. Es ist so unheimlich einfach zu formulieren, wenn man das einfach mal so ausdrückt, wie die Anleihenkosten können niemals mit dem Geld bezahlt werden, was in der Gesellschaft existiert. Die sind immer größer, die Anleihenkosten. Ja. Und deswegen muss man also eine wachsende Wirtschaft haben, nicht nur eine profitable, aber auch eine wachsende Wirtschaft, dass die also nächstes Jahr mehr produziert als dieses Jahr. Ja. Ne? Und das, aber da sind wir ja dabei, wir produzieren mehr, das heißt, aber wir können es ja nicht verbrauchen. Es wird nicht von Evil Bankern bestimmt oder von Eliten oder von powerhungrigen Leuten, sondern es ist bedingt von der Methode, wie das Geld erzeugt wird. Die Verknappung ist in der Methode. Ja, ne? Und solange sie diese Sache nicht in Frage stellen oder überhaupt mal untersuchen, können sie sich mit ihren moralistischen, idealisierten Ansprüchen hinstellen, solange können sie rumschreien, bis es, wie sagt man? Bis die Ohren abfallen. Bis die toten Vögel vom Himmel fallen. Ne? Ja. Das ist also, das tut mir irgendwie leid für die Menschheit, ne? Dass wir diese Frage nicht stellen können. Wir können die Frage nicht stellen und die Antworten schon gar nicht geben. Ja, weil wir immer im Moment denken müssen, immer im Moment überleben müssen. Ja. Ne? Dass wir, wie sagt man, Self-Preservation, die Selbsterhaltung, der Trieb, aktiviert dein limbisches, primitive Reptilien, wie sagt man, das Echsengehirn wird dann angefeuert, ne, und fängt an, dein ganzes Gehirn zu dominieren. Ja, ne. Und das sind also die höheren Fakultäten wie ethisches Denken, moralische Konzepte, die müssen weichen zur Profitabilität, weil du es andernfalls nicht überlebst. Ne. Ja. Okay. Das ist das Problem. Ne. Haben wir noch mehr in der Politik? Das ist Schizophrenia 2014, ne? Ja, mein erster Ansatz. Ja, wir werden noch viel schizophrener werden. Was ist denn hier so lokal los? Hast du denn irgendwie mal die Augen aufgemacht? Ja, nur wir brauchen einen neuen Bäcker hier. Der Bäcker kommt nicht mehr, der verdient mehr im Kapitalismus. Der Markt, der schrumpft hier, ne? Ja, ist also das auch irgendwie ist interessant, Dividenden sind also auch runtergegangen hier und sind jetzt weniger Stalls, ne? Ja, das kommt aber wieder, denke ich mal. Das ist, ist das nur so eine Phase? Eine Phase der Neukonsolidierung. Es ist ja auch noch immer, wie sagt man, Holidays. Ist ja kein Wachstum, ist ja kein Wachstumsmarkt. Es sind ja auch noch Schulferien. Es ist ja, hier ist ja das Beispiel des Antikapitalismus. Ja, aber das siehst du, das schrumpft. Ja. Die Leute werden ärmer. Ja, aber das werden sie im Kapitalismus auch. Jetzt mal noch eine andere Frage zu dem Wetter. Wir haben jetzt überall, auf den Medien wird ja rumgeklotzt mit dem Wetter, nonstop, ne, weil das so heiß ist und überall Feuerbrände, Waldbrände und Grasfeuer erzeugt. Ja. Die Situation, dass da irgendwie mal jemand sagt, ne, warum ist das denn auf einmal innerhalb 3 Jahren so viel heißer geworden, ne, oder so viel mehr Methan in der Atmosphäre? Kommt man denn da nicht, dass man sehen kann, dass diese weltweite Industrie Maloche mit dem Fracking, ne, das ist also eine Manie geworden ist. Ja. Und je mehr Bohrstellen die machen mit Methanbohrungen, ne, Frackings, umso mehr Leakage, wie sagt man? Undichtigkeiten entstehen. Und dadurch ist also angeblich, soweit ich gelesen habe vom Wissenschaftswebsites über Methangehalt der Atmosphäre, ist also angestiegen, rapide, in den letzten 3 Jahren. Ne? Ja, wir fackeln jetzt alles ab und wir machen dann Charcoal. Ja, die denken, also Methan ist also harmlos. Ne? Ja, es produziert also 20 mal so viel Erwärmung wie Kohlendioxid und bricht auch dann nur zusammen in Kohlendioxid. Ne? Ja, also bleibt dann immer noch als Kohlendioxid übrig. Ne? Ja, wir vergiften uns. So ein doppelt gemoppelter Selbstmord. Ne? Ja, das ist doch toll. Biocide oder wie sagt man das? Ich finde das gut. Planetside, ne? Also Planetentötung. Ich finde das absolut gut. Und da sind wir ziemlich unkritisch, das also nicht in Verbindung zu bringen in den Massenmedien. Ja. Ne? Und sonst noch was? Nein, eigentlich nichts. Wir reden beim nächsten Mal wieder über den Rekord. Ist ja alles jetzt im Loch, ne? Ja. Fußball im Loch und Politik im Loch und Olympiade im Loch. Und da kann man irgendwie... Ein Loch neben dem anderen. Da muss man irgendwie was anderes machen, ne? Astrologie anfangen. Astrologie machen. Kirche anfangen. Wir reden das nächste Mal über die New Age. Ja, lassen wir uns mal eine neue Kirche ausdenken für nächstes Mal. Ne? Ja, genau. Ja? Ja. Okay. Also, spiritueller Wachstum ist angesagt. Ich weiß, es gibt ja so, war nicht so eine gute Podcast heute, weil alles so ohne Konzept, ohne Manuskript hier im Freiflug. Aber wir können das auch. Im Blindflug, ne? Wir können das auch. Also dann, vielen Dank. So wie die Politik. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Ja, danke für eure, wie sagt man, Geduld. Aufmerksamkeit. Und Geduld. Kettensäge mit kraftvollen 1,6 PS. Dreifachschliff und Schmierautomatik. Unkaputt. Germania Sprachstudio. Und jeder Deutsche wird dein Freund. Unkaputtbar. Wir halten doch die Nebenwirkungen von Cannabis für so gefährlich, dass man das nicht tun sollte. Der E-Pod. Achtung, nur zum Denken verwenden. Vorsicht, nicht verschlucken.